Deutschlandfunk. Das Feature. All the residents went to the small cinema. So there was about 50 to 100 of us sitting in the small cinema. We packed it out and we were watching it live on the TV. Alle Anwohner gingen in das kleine Kino. Zwischen 50 und 100 von uns. Es war gerammelt voll und wir sahen es live im Fernsehen. I'm delighted to announce that this year's Turner Prize 2015 winner is... Oh, wow. Yeah! Everybody jumped up and everybody was hugging and kissing each other and then we all danced the night away and just enjoyed each other's company and supported each other and thanked each other for our support for everybody. It was wonderful. Alle sprangen auf, umarmten und küssten sich. Und dann haben wir die Nacht durchgetanzt, uns über unser Zusammensein gefreut und uns gegenseitig für die Unterstützung gedankt. Als das Londoner Architektenkollektiv Assemble am 7. Dezember 2015 den Turner-Preis für seine Arbeit in Granby, einem Viertel in Liverpool, erhält, immerhin den renommiertesten Kunstpreis Großbritanniens, ist das für manchen Kunstkritiker ein Skandal. Für die Bewohner der vier sanierten Straßen, der Granby Four Streets, bestätigt es ihren jahrelangen Widerstand gegen den Verfall und Abriss ganzer Straßenzüge mit viktorianischen Reihenhäusern. And I think that our story is riveting. I think it's fascinating. And I feel very proud. I feel very proud about what we've achieved. I really do. Unsere Geschichte ist fesselnd. Sie ist faszinierend. Ich bin sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. Auferstanden. Die Granby Four Streets in Liverpool. What has been really amazing about this project is that there was such a shared interest and attitude to kind of communal work and public space. Wirklich fantastisch an diesem Projekt ist dieses gemeinsame Interesse und die Einstellung zur Arbeit mit der Nachbarschaft und zum öffentlichen Raum gewesen. Eine Geschichte über sozial engagierte Kunst. Feature von Martina Groß. Okay, good morning. Good morning. How are you? I'm fine. On this fine day on Granby Street. What a beautiful day. Guten Morgen. An diesem schönen Tag in der Granby Street. Die vielen Leute aus der Gegend und von woanders. Es wird aufregend. Ich wollte einfach mal auf dem Markt helfen. Mir macht das Spaß. Der Aufwand lohnt sich, denn am Ende sind da all die lächelnden Menschen, die vielen Schnäppchen, die sie machen können, vom Essen bis zur Kleidung. From food to clothes to everything, it's great. Ivan Freeman ist einer der ehrenamtlichen Helfer auf dem Markt in der Granby Street. Eine Mischung aus Flohmarkt und halb professionellen Händlern aus dem Viertel und der näheren Umgebung. Einmal im Monat ist es ein bisschen wie früher, erzählt Eleanor Lee, die seit 40 Jahren hier lebt. The streets were full. Every house was lived in. Die Straßen waren belebt. Jedes Haus war bewohnt. Es gab vielleicht 80 Läden. Granby war die Hauptgeschäftsstraße. Es war und ist immer noch die größte multikulturelle Gegend Liverpools. Heute existieren noch 8 Ladengeschäfte. 4 weitere stehen leer. Dahinter ziehen sich bis zum Ende der Straße freistehende Bungalows sowie ein- und zweistöckige Wohnhäuser. But no center. No central. Aber ohne Zentrum. Ohne einen Ort, an dem sich die Nachbarschaft treffen kann. Kein Treffpunkt. Keine weiteren Shops. Kein Café, das wurde ausradiert. Diese Dinge wollen wir teilweise wiederherstellen. Der Markt wächst beständig. Jedes Mal kommen neue Stände dazu. Ein Tisch gehört dem Granby Workshop. 2 Frauen hängen 2 Stoffproben, bedruckt mit blauen Streifen und rostrotem Backsteinmustern, über einen weißen Klapptisch. Sie stellen Buchstützen aus buntem Zement auf den Tisch und sortieren gebrannte, handgefertigte Knäufe für Schubläden und Türen. Ein Katalog liegt aus. Granby Workshop 2015. Die Werkstatt ist aus der Zusammenarbeit des Künstlerkollektivs Assemble mit den Bewohnern Granbys entstanden. Am Anfang stand der Auftrag, 10 Häuser instand zu setzen. Da ist ein Neuzugang. Neues Streetfood. Ist das jamaikanisch? Oh, ich höre Joe, meinen Chef, rufen. Entschuldigung. Joe Farak organisiert gemeinsam mit seiner Frau Theresa den Kiezmarkt ehrenamtlich. Derzeit ist er von einem Heuschnupfen geplagt. Diese drei Häuser stehen zum Verkauf. Und es gibt eine lange Warteliste von Interessenten. Ich denke, bald werden Entscheidungen fallen. Die Türen und Fensterrahmen der drei Häuser in der Kern Street sind in kräftigen und frischen Farben gestrichen. Orange, hellblau und hellgrün. Alle Wände sind weiß gestrichen. Trotz seines Alters wirkt das Haus geräumig und modern in seiner Einfachheit. Der durchgehende große Wohnraum ist nur durch ein Regal vom Eingangsbereich getrennt. Der Gedanke hinter dieser Offenheit ist, dass die Leute reinkommen und es selbst gestalten sollen. In das Obergeschoss führt eine enge, steile Treppe. Oben im Badezimmer sind weiße Fliesen mit buntem Dekor an der Wand. Es gibt ein kleines und ein großes Schlafzimmer. Das sind die schönen Fliesen aus dem Granby Workshop. Sie werden per Hand, nicht maschinell, hergestellt. Außerdem haben sie die Decke geöffnet und die Balken offengelegt. So erinnert es an ein Haus auf dem Land. Das Zentrum im großen Raum unten ist, sehr britisch, der Kaminofen. Die Einfassung ist auch von Assemble entworfen und wird hier in Granby aus Zement und dem Schutt abgerissener Häuser gemischt und gebrannt. Granby Rock. Jede Kamineinfassung hat durch ihre unterschiedliche Zusammensetzung eine andere Farbe und Textur. Jede ist ein Unikat, wie die Knäufe an den Türen und Einbauschränken. Der Marktpreis für das Haus liegt bei 99.500 Pfund. Verkauft wird es für rund 80.000 Pfund, also 20% unter dem Marktpreis. Wenn die Käufer es einmal weiterverkaufen wollen, dann darf der Preis nur in dem Maße steigen, wie die lokalen Einkommen. So können wir aberwitzig hohe Preise verhindern und die Häuser bleiben für Einheimische erschwinglich, damit man damit nicht spekulieren kann. Das ist eine Vorschrift des Community Land Trusts. Dieses Haus gehört, wie 10 weitere, diesem 2011 von den Anwohnern der Granby Four Streets gegründeten Trust. 5 Häuser sind bereits vermietet. Die 5 anderen sollen verkauft werden. Von den Erlösen werden die Kredite für die Instandsetzung abbezahlt und neue Projekte in Granby finanziert. Das Geld bleibt in einem lokalen Kreislauf. Liverpool besitzt den zweitgrößten Exporthafen Großbritanniens. Der Handel mit Baumwolle, Tabak und Sklaven hat der nordenglischen Stadt zu Reichtum verholfen. Das Granby-Dreieck liegt im Stadtteil Toxteth, nicht weit vom Hafen, vom Zentrum und den idyllischen Princes Park entfernt. Von Internationalität zeugen eine Moschee, eine Synagoge sowie griechisch-orthodoxe, anglikanische und unabhängige walisische Kirchen. 3 große Straßen begrenzen Granby: die Upper Parliament Street im Norden, die Kingsley Road im Osten und die Princes Avenue im Süden, eine ehemalige Allee und breite Prachtstraße mit großen gregorianischen Häusern, erbaut von gut betuchten Händlern und Seekapitänen aus aller Welt. In den Four Granby Streets lebten dagegen vornehmlich Hafenarbeiter, Bedienstete und Handwerker in den für die alten Industriestädte Englands typischen viktorianischen Reihenhäusern. Gebaut um 1900, um Abhilfe für die katastrophalen Wohnbedingungen der Arbeiter in den rasant wachsenden Städten zu schaffen. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts lag die durchschnittliche Lebenserwartung eines männlichen Liverpoolers bei 19 Jahren. Das Herz der 4 Straßen ist die Kern Street. Die Häuser sind aus dunkelrotem, walisischem Backstein gemauert. Sie sind die kleinsten im Viertel. Einige sind mit Brettern vernagelt oder zugemauert und bunt angestrichen. Wie auch in den anderen Straßen stehen überall Töpfe und Behältnisse mit Grünpflanzen und Blumen. Zwei runde Tische mit integrierten Hockern, Marke Eigenbau, laden zum gemeinsamen Verweilen ein. Nicht nur am Straßenrand wachsen hohe Bäume, auch aus einigen löchrigen Dächern. Im Haus Nummer 48 hat der Community Land Trust sein Büro. But I kind of like the idea that you can kind of witness the project as it's a work in progress. Mir gefällt die Idee, dass Sie das Projekt als Work in Progress erleben. Das vermittelt Ihnen den Eindruck, wie die ganze Straße vor einem Jahr aussah. Vor 18 Monaten lebten hier noch 5 Menschen. Das waren 5 Frauen, die zu der Gruppe gehörten, die den Community Land Trust mitbegründet haben. Originally set up the CLT. Michael Simon, groß, die Haare kurz geschoren, ist hier in Granby aufgewachsen. Heute wohnt er ein paar Querstraßen entfernt. Lange hat er sich als Sozialarbeiter um Jugendliche in der Gegend gekümmert. Jetzt besetzt er eine der beiden auf 18 Monate befristeten Stellen des Trusts, gefördert durch eine Stiftung, die soziale lokale Geschäftsgründungen unterstützt. So, yeah, this is Cairn Street, kind of like the cattle. You kind of notice where the 5 women left, so this house. Das ist die Kern Street. Von hier aus kamen die Impulse. Hier leben die 5 Frauen. And these are the ones that really and kind of 3 families from that from the next street that were. Sie und 3 Familien aus der Beaconsfield Street und 2 Familien aus der Jermain Street. Sie gehörten zum Kern, die den Community Land Trust gegründet haben. Instigating the Community Land Trust. Der vor 5 Jahren gegründete Community Land Trust ist eine Organisationsform zwischen bürokratisierter Welt städtischer Verwaltungen und der informellen einer Nachbarschaft. Er kann flexibel agieren, sowohl bei der Einwerbung finanzieller Mittel als auch ganz praktisch beim Bau von Wohnraum. So kann er Häuser selbst bauen lassen oder wie hier in Granby instand setzen und verkaufen oder vermieten. Jeder Anwohner Granbys kann für 1 britisches Pfund Mitglied werden und sich für den Vorstand bewerben. Der besteht zu je 1 Drittel aus Anwohnern, weiteren Bewohnern von Toxteth und Partnern wie etwa Mitgliedern der Stadtverwaltung. Anders als in Genossenschaften müssen Käufer oder Mieter nicht Mitglied im CLT sein. Aber sie werden nach bestimmten Kriterien ausgewählt. Wichtig ist ihr lokaler Bezug zu Granby. Sie sollten entweder ehemalige Bewohner sein, Verwandte von solchen oder in der Nähe wohnen. So for us. It's about maintaining that balance between community aspiration, but not. Für uns geht es um die Balance dessen, was die Nachbarschaft will. Die Idee ist eine weite demokratische Öffnung, soweit es uns möglich ist. Glücklicherweise ist Assemble ein Kollektiv, das sich nicht gegen die Arbeit mit unterschiedlichen Teilen der Nachbarschaft sperrt. Zum Beispiel sind wir gerade an einem Haus vorübergegangen, das uns nach der Fertigstellung nicht gefiel. Das wird jetzt als Granby Workshop genutzt. Wir haben den Turner-Preis als riesiges Schaufenster für die Arbeiten aus diesem Workshop genutzt. Er ist aus der einfachen Idee entstanden, Dinge maßgeschneidert für unsere eigenen Häuser herzustellen. Der Kamin, den Sie gesehen haben, einige Handknäufe und anderes. So, because that was so successful. Weil das so erfolgreich war, kam die Idee auf, aus dem Workshop ein soziales Unternehmen zu entwickeln. Das war zwar viel Arbeit, aber jetzt sind dort 14 Künstler aus der Gegend beschäftigt, die in einer Art Gemeinschaftswerkstatt arbeiten, in einem Raum, in dem sie ihre Fähigkeiten nutzen können, aber auch um Geld zu verdienen, das in den Ausbau des Unternehmens gesteckt wird. Die 170 Community Land Trusts, CLTs, in England und Wales sind vor allem auf dem Land oder in den Grüngürteln um die Großstädte angesiedelt. Dort, wo die Land- und Hauspreise so hoch sind, dass lokale Anwohner mit einem durchschnittlichen Einkommen weder ein Haus kaufen noch die Mieten bezahlen können. Mit der Gründung eines CLT erwerben sie Agrarland. Das wird in Bauland umgewidmet und gewinnt dadurch so viel an Wert, dass die Banken dem Trust Kredite für den Hausbau gewähren. Bevor Michaels Kollegin Rebecca Lawler als Projektentwicklerin eingestellt wurde, hat sie in Lancashire am Aufbau eines CLTs mitgearbeitet. And I think this Granby's been quite unique in the fact that it's got these four streets which have Granby ist ziemlich einzigartig. Die Stadt hatte alle Immobilien bis auf 30 in diesen vier Straßen gekauft. Sie waren in der Lage, den Wert all dieser Häuser auf null zu setzen und zu sagen, der CLT, die lokalen Instandsetzungsaktivisten, steigern diesen Wert effektiv. Allein durch diese Übergabe stieg der Wert. Dadurch erzielten wir eine Dividende, mit der wir etwas anfangen konnten. That's what's then created that uplift. So when we've had the uplift, it's given us that equity to play with. Außer dem CLT mit 13 Häusern sind noch weitere Akteure an der Restaurierung der insgesamt 180 leerstehenden Häuser in den Granby Four Streets beteiligt. Eine Genossenschaft mit 5 Häusern und 2 Wohnungsbaugesellschaften mit jeweils 75. Die meisten Reihenhäuser werden als bezahlbarer Wohnraum angeboten, das heißt zu 80% des Marktpreises. Die Nachfrage ist groß, erstaunlich groß, nachdem es jahrelang hieß, niemand wolle nach Granby ziehen, in diese Bruchbuden, ohne Garten und eigenen Parkplatz. So to me, the CLT within the urban areas is not only innerhalb der Stadt hat der Community Land Trust nicht nur für einen steigenden Marktwert gesorgt, er hat auch für die anderen Wohnungsbaugesellschaften einen Markt geschaffen, der vorher nicht existierte. Er ist durch diesen Gemeinschaftssinn entstanden, dieses Gemeinschaftsgefühl. Der CLT schafft Gemeinschaft. It's creating a community. Anfang der 80er Jahre spiegelte sich in Toxteth der Niedergang Liverpools wie unter einem Brennglas wieder. Das dicht besiedelte Toxteth verlor innerhalb von 10 Jahren ein Drittel seiner Einwohner. Der Bezirk ist traditionell ethnisch gemischt. Hier lebt seit dem 18. Jahrhundert die älteste schwarze Gemeinschaft der Stadt. Sie stellen fast die Hälfte der Einwohner des Viertels. Lag die Arbeitslosigkeit 1981 unter den männlichen Einwohnern bei 40%, so war sie unter schwarzen Jugendlichen nahezu doppelt so hoch. Armut und Perspektivlosigkeit gemischt mit einem latenten Rassismus und einer willkürlich agierenden Polizei ergaben eine brisante Mischung. Am Abend des 4. Juli 1981 explodierte sie. Je nach Standpunkt ist das Ereignis als Riots oder Uprising, als Krawall oder Aufstand in die Geschichte Toxteths eingegangen. Hunderte Jugendliche und junge Männer hatten sich an der Straßenschlacht beteiligt. Zurück blieben zertrümmerte Schaufenster, zerstörte Geschäfte, ausgebrannte Autos und der Ruf des Stadtviertels und insbesondere Granbys als No-Go-Area. I bought a house on Kern Street 26 years ago, yes. Hazel Tilly hatte ein Jahr zuvor ihr Haus in der Kern Street gekauft. Hier konnte ich mir ein Haus leisten. Auf Granby gab es noch viele Läden. Einige waren damals nach den Aufständen mit Brettern vernagelt, aber viele Geschäfte waren noch geöffnet. In allen Querstraßen standen Reihenhäuser bis hoch zum Ende. Viele Menschen lebten hier. Ein oder zwei Häuser standen leer, aber das war vor 26 Jahren unbedeutend. Hazel ist 60 Jahre alt. 50 davon lebt sie in Toxteth. Sie ist eine der treibenden Kräfte in dieser Geschichte. And then quite quickly, within 18 months of living here, the council sent out a package. Dann, anderthalb Jahre nachdem ich hier wohnte, schickte die Stadtverwaltung Briefe, um über den Abriss der Gegend zu diskutieren. Das ganze Granby-Dreieck sollte verschwinden, auch die noch nicht fertig gebaute Moschee. Die Stadt zog einfach einen Strich mit dem Lineal und sagte, so werden wir den Ballast los. Bis heute leben 80% der Granby-Bewohner zur Miete bei gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften. Für das heutige Großbritannien ist das ungewöhnlich, setzte die Thatcher-Regierung doch auch im sozialen Wohnungsbau auf Privatisierung. Mit dem Right to Buy Act 1980 konnten Mieter ihr staatlich gefördertes Haus preiswert kaufen. Die Hälfte der Gelder floss in die Kommunen, was diese kurzfristig finanziell entlastete. Auf längere Sicht aber begrenzte es ihren politischen und sozialen Handlungsspielraum. Im Norden Englands kauften weit weniger Bewohner Council Houses als im Süden. Das mag an der Armut liegen, dem Zustand der Häuser oder der Erfahrungen schwarzer Liverpooler, die in den 60er und 70er Jahren ihre Häuser häufig durch Zwangsenteignungen in Toxteth verloren hatten. 1988 verabschiedete die Thatcher-Regierung den Housing Act. Das Gesetz veränderte die Finanzierung der Wohnungsbaugesellschaften im Hinblick auf neuen Wohnungsbau und es führte die Privatfinanzierung von Neubauten ein. Nur ein paar Querstraßen entfernt von den Granby Streets hat Tracy Gore ihr Büro. Ihre berufliche Karriere hat sie bei einer Wohnungsgenossenschaft begonnen und seitdem betreut sie Mieter in Granby und Umgebung. That business model then impacted on housing associations and the way they would improve properties in the future. Das neue Geschäftsmodell wirkte sich auf die Wohnungsbaugesellschaften aus. Sie setzten verstärkt auf langfristige Investitionen anstatt auf Modernisierungen ihrer Immobilien und dachten, neu zu bauen sei grundsätzlich ökonomischer als zu sanieren. Heute leitet Tracy Gore Steve Biko. Die kleine Wohnungsbaugesellschaft wurde im Nachklang der Riots gegründet, um schwarzen Liverpoolern und ethnischen Minderheiten einen Zugang zu attraktiveren sozialen Wohnungsbauten zu ermöglichen. Steve Biko betreut als Hausverwaltung auch die 5 Mietshäuser des Community Land Trusts. Die Thatcher-Regierung hatte den Vorrang eines kurzfristigen Nutzen-Kostendenkens auch in den sozialen Wohnungssektor eingeführt. In Liverpool stehen heute 6.500 Häuser leer. Die meisten sind im Privatbesitz. Gleichzeitig fehlt es an bezahlbarem Wohnraum, nicht nur in Liverpool. What happened was the housing association stopped putting money into their properties. Die Wohnungsbaugesellschaften investierten nicht mehr in ihre Häuser, modernisierten und reparierten sie nicht mehr. Daher waren sie in einem sehr schlechten Zustand. Die Leute sagten, in diesem Haus kann ich nicht mehr wohnen, ich muss wegziehen. Und langsam begann die Gegend zu verfallen. Die Stadt kaufte den Wohnungsbaugesellschaften den Leerstand ab, um die sanierungsbedürftigen Häuser straßenweise abzureißen. Der Versuch, die Eigentümer zwangsweise zu enteignen, scheiterte am Widerstand der Bewohner, die vor Gericht zogen und Recht bekamen. Für Hazel Tilly war Verkaufen keine Option. But certainly what they offered us wasn't, you know, it would be enough for a deposit on a new house, but I couldn't have afforded a mortgage. Ihre Angebote reichten natürlich nicht für die Einlage zum Erwerb eines neuen Hauses. Aber eine Hypothek hätte ich mir nicht leisten können. Ich hätte wieder zur Miete wohnen müssen. Und wir blieben auch, weil es keine wirkliche Alternative gab. Ich wollte nirgendwo anders leben. Mir gefällt die Gegend. Genauso. Es gibt großartige Menschen. Und man sieht sehr positive Veränderungen. Es war einmal sehr jamaikanisch und afrikanisch und dann wurde es arabischer. Somalier kamen und dann immer mehr Menschen aus den verschiedensten gefährlichen Gegenden dieser Welt. Anders als Hazel waren damals viele Bewohner Granbys durchaus bereit, in größere, modernere Häuser zu ziehen. Oder in Häuser mit Garten und Parkplatz. Heute zieht es viele von ihnen zurück nach Granby. Oder ihre Kinder, die sich um die alten, sanierten Reihenhäuser bewerben. Heute vielleicht nicht mehr, aber damals mochten die Menschen die Reihenhäuser. Sie laden zu Freundschaften ein, dazu vor die Tür zu gehen und seine Nachbarn von nebenan zu treffen. Zwei Häuser neben Hazel Tilly wohnt Eleanor Lee, eine schmale, hochgewachsene Frau mit kurzen, weißen Haaren. Mitte der 70er Jahre war sie als alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter nach Granby gezogen. It was quite amazing, this area. It was incredibly filthy. Every single house in this street was full of rubbish. Die Gegend war großartig, aber unfassbar schmutzig. Jedes einzelne Haus in der Straße war vermüllt. Die ganze Granby Street war mit Brettern vernagelt. Das ganze Viertel vollkommen heruntergekommen. Die Straßen dreckig, die Müllabfuhr kam unregelmäßig. Eine Straßenreinigung existierte praktisch nicht mehr. Die Gebäude waren vernagelt, wirklich gefährlich. An dem Ort zu leben war körperlich erniedrigend. Wer nicht hier wohnte, ging vorbei und fragte sich, wer zum Teufel kann hier überhaupt leben? Nach Thatcher kam 2002 Labour an die Macht und die Regierung legte ein Wohnungsprogramm auf, die Housing Market Renewal Initiative. Sie sollte den zusammengebrochenen Immobilienmarkt im Norden Englands ankurbeln und die schrumpfenden, deindustrialisierten Städte wiederbeleben. Angelegt auf 20 Jahre, wurde mit den Geldern abgerissen, instand gesetzt und neu gebaut. In Liverpool entstanden zahlreiche neue Wohnblocks. Andererseits fielen dem Programm besonders viele viktorianische Reihenhäuser zum Opfer. Vor allem zentrumsnahe und geografisch attraktive Gebiete sollten aufgewertet werden. Granby gehörte dazu. Die Anwohnerinitiative machte Gegenvorschläge. Sie hatten einen Mitarbeiter, brachten eine Wochenzeitung heraus, schlugen alternative Baupläne vor, hatten die Idee, Häuser für 1 Pfund zu verkaufen. Sie taten ihr Möglichstes, aber es hat nichts bewirkt. Die Politiker ließen einfach weiter abreißen. They just carried on knocking stuff down. Sorry, inappropriate laughter. Straße für Straße wurde abgerissen. Insgesamt 10. Übrig blieben nur 4 Granby Streets. Mitte der 2000er Jahre setzte Eleanor Lee nicht länger auf Gespräche und Verhandlungen. Sie begann aufzuräumen. Eine Herkulesaufgabe. I just started on the houses of either side and I started painting empty houses. Ich fing einfach an und ich strich leerstehende Häuser an. It was a bit of an odd activity to do. Das war eine etwas seltsame Tätigkeit. The difference was, I suppose, that we did things. It wasn't just meetings. So we did things. Im Unterschied zu vorher begannen wir, Tatsachen zu schaffen, anstatt uns nur zu treffen. Wir legten richtig los. Wir pflanzten Bäume und Sträucher. Wir strichen an, wir räumten auf. Wir haben die Umgebung verändert und wir blockierten einen Bulldozer, der 2 Häuser in der Straße einreißen sollte. Vorher hatte keine einzige direkte Aktion stattgefunden, nur Versammlungen und Verhandlungen, nicht etwa, dass Massen mit uns demonstrierten, aber es war geschäftig und lebendig und das Rückgrat bildeten die Frauen aus dieser und der nächsten Straße. That's what kind of got the CLT project off the ground. It's about these women occupying that street. Diese Aktionen brachten den Community Land Trust auf den Weg. Diese Frauen hatten die Straße besetzt und als demokratischen Raum mit anderen geteilt. Wenn man das verstanden hat, beginnt man sich für das Potenzial dieses Raumes zu interessieren und dafür, wofür man ihn nutzen kann. Zum Beispiel mit anderen gemeinsam eine Mahlzeit auf der Straße zu organisieren. An einem sonnigen Tag essen wir gemeinsam zu Abend oder zu Mittag. Das ist ein wichtiger Prozess, denn meistens kommt man in diesem Land einfach nach Hause, in seinen eigenen Bereich, und dieser individuelle Raum wird durch den Hauskauf erzeugt. Darum muss sich etwas über soziale Demokratie innerhalb der Wohnungsbaugenossenschaften oder kommunalen Häuser sagen. Ich denke, als Organisation, als Marke, zeigen wir Alternativen auf zu diesen üblichen Angeboten städtischen Lebens für Hausbesitzer, Mieter, potenzielle Käufer. 2010 löste eine liberal-konservative Regierung Labour ab. Als die Initiative zur Erneuerung des Immobilienmarktes ausgerechnet von einer rechten Regierung beendet wurde, klatschten und jubelten wir. Wir dachten, gut, jetzt lassen sie uns in Ruhe und versuchen nicht weiter, uns aus unseren Häusern rauszukriegen und sie abzureißen. Durch den Rückzug der öffentlichen Hand entstand in Granby ein Freiraum, den die Anwohner ungestört selbst gestalten konnten, zumindest eine Zeit lang. Das Ergebnis ihrer Aktionen erhielt öffentliche Aufmerksamkeit von der Stadtverwaltung, von der lokalen Presse und von Menschen der ganzen Region. Mehrfach wurden die Granby Streets als schönste Straßen ausgezeichnet. Und es folgte eine Art modernes Märchen, erzählt Michael Simon. And this got them recognized by a social investor who offered them a loan facility of up to £500,000. Dadurch wurde ein sozialer Investor auf die Bürgerinitiative aufmerksam. Er bot ihr ein zinsgünstiges Darlehen über 500,000 Pfund an und das bedeutete, die Stadtverwaltung musste sie ernst nehmen. And that gave us enough money then to match fund and to say we've got money in the bank, we can do those houses up. Damit hatten wir genug Geld für weitere Förderungen. Wir sagten, wir haben Geld auf der Bank und wir können diese Häuser instand setzen. Als die Stadt feststellte, dass wir es ernst meinten und die Gegend retten wollten, dass unser Wochenmarkt bekannter wurde und die Nachfrage nach Häusern in dieser Gegend stieg, haben sie wenigstens Lippenbekenntnisse abgegeben. 1 oder 2 Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben uns auch tatkräftig unterstützt. Auch 1 oder 2 Stadträte, zum Beispiel Enno Byrne. Welcome everyone. We've got some new members here today, so we'll do introductions. My name's Enno Byrne, I'm the Deputy Mayor and I chair this group. Tony Milsdale, I'm from Liverpool City Council in the housing team. Einmal im Monat treffen sich alle Projektpartner, die an der Instandsetzung der vier Granby Streets arbeiten. Darunter Tony Mousedale vom Wohnungsbauamt, drei Angestellte der beiden Wohnungsbaugesellschaften Plusstain und Liverpool Mutual Homes, eine Vertreterin des somalischen Frauenvereins, eine Vertreterin der Genossenschaft und Rebecca Lawler für den CLT. Dass sie alle an einem Tisch sitzen, grenzt nach den jahrelangen Auseinandersetzungen an ein Wunder. Ein Glücksfall war Anne O'Byrne, die für Labour seit 2011 das Ressort Wohnen und Bauen in Liverpool übernommen hat. So we went back to the community and they said, come on Anne, listen to us. Also gingen wir zurück zu den Anwohnern. Die sagten, Anne, hör zu, es gibt verschiedene Wege. Es muss nicht eine Person sein, sondern eine Reihe verschiedener Aktivitäten. Wir haben zusammengesessen und einen Plan gemacht. Einige Anwohner wollten einen Community Land Trust, andere eine Genossenschaft. Wir haben uns erkundigt, wie die Wohnungsbaugesellschaften arbeiten könnten, eventuell mit Beteiligung des Privatsektors. Wir haben uns das Projekt Ein Haus für einen Pfund angesehen, das war sehr innovativ. Wir stellten fest, einige Leute könnten sich ein Haus leisten, aber wegen ihrer Vergangenheit oder wegen der Banken bekamen sie keinen Kredit. Also boten wir ihnen ein Haus für einen Pfund an und sie mussten die Finanzierung beibringen, um das Haus zu renovieren und wieder bewohnbar zu machen. Letztlich eröffnete der Zusammenbruch des Immobilienmarktes in Granby auch der Stadtverwaltung neue Wege und sie nutzte die Chance und orientierte sich am Erfolgsrezept der Granby Four Streets. Kommunikation, Vertrauen und Durchsetzen ungewöhnlicher Lösungen innerhalb der eigenen Behörde und in Firmen. Four Corners Project. I know Erica did promise I was going to bring a document today. Unfortunately, I haven't done, and I can email it to everybody. Jeder Projektpartner beschreibt beim monatlichen Meeting den Stand der jeweiligen Arbeiten. Die letzten leerstehenden Häuser stehen zur Debatte. Rebecca Lawler meldet für den CLT Interesse an. Um ihn auf ein stabiles Fundament zu stellen, braucht er Mieteinnahmen von 10 Häusern. Zunächst aber stehen die vier Ecken der Kreuzung Granby-Kern Street an. Eine freie Fläche und drei leerstehende Ladenlokale. Eins ist für Markthändler vorgesehen, die sich professionalisieren wollen, als Sprungbrett in die Selbstständigkeit, erklärt Rebecca Lawler. The shop spaces will be a variety of shop spaces and Assemble, Lewis from Assemble have done a fantastic job and I'll share it with you. Die Ladenfassaden werden unterschiedlich gestaltet. Lewis von Assemble hat fantastische Arbeit geleistet. Ich werde Pläne rumschicken. Er hatte die Idee, Räume verschiedener Größe zu schaffen, sodass Markthändler in einen Laden ziehen können, wenn sie sich verbessern und vergrößern wollen, und dann in einen noch größeren Raum, falls Bedarf besteht. Das bedeutet freie Verfügbarkeit, Flexibilität, Zusammenarbeit. Wirklich großartig. Gerade werden Broschüren dazu produziert. Wenn die fertig sind, gebe ich sie gern weiter. Das ist die nächste Etappe beim Ausbau der vier Ecken und der Entwicklung unseres Marktes. Es läuft. Weitere Läden sind für den CLT, den somalischen Frauenclub und den Granby Workshop geplant. Ein Projekt führt zum nächsten. Die Einnahmen aus den Projekten werden in neue Projekte investiert. Alles ist miteinander vernetzt, freut sich Michael Simon vom CLT. It's a nice kind of full circle, how we work. Wir arbeiten in einem schönen geschlossenen Kreislauf. Das hat Assemble gefallen. Lewis sagte mir einmal, sie hätten es gut gefunden, dass die Leute angepackt haben. Niemand habe auf seinem Hintern gesessen und auf die perfekte Chance gewartet. Die Leute haben den Stier bei den Hörnern gepackt und Dinge vorangetrieben. Darin sind sich CLT und Assemble ähnlich. And the Winter Garden's out. Ah, have you seen this? No. This is our plans for two derelict houses. Das Modell des Winter Gardens zeigt unseren Plan für zwei unserer halbverfallenen CLT-Häuser. Sie bekommen ein Glasdach und überall wird es nur Pflanzen geben. Hier können Künstler wohnen und arbeiten. Und da ist der Gemeinschaftsraum. Die Decke besteht nur aus Holzbalken. Die Idee dahinter ist, eine privatere Atmosphäre zu schaffen. Aber in 20 Jahren könnte noch eine Decke eingezogen werden und eine weitere Etage entstehen. Es ist der Versuch, mit wenig Platz flexibel umzugehen. Wenn kein Markttag ist, steht das Modell in Eleanor Lees Wohnzimmer. Geplant und gebaut wurde das Modell von Assemble. When we work, we kind of operate under many different titles, so not just as architect, but also as organizer or artist or designer. Wir arbeiten in verschiedenen Funktionen, nicht nur als Architekten, sondern auch als Organisatoren oder Künstler oder Designer oder Verarbeiter oder Hersteller. Diese Unterschiede sind fließend, so wie wir unsere Rolle und ihr Verhältnis zur Architektur oder zur Welt der Kunst verstehen. Fran Edgar Lee ist wie viele der 15 Assemble-Mitglieder keine Architektin. Sie hat Philosophie, Psychologie und Arbeitsphysiologie studiert. Das Kollektiv, das 2009 aus einem Kreis von Studienfreunden zusammengefunden hat, setzt auf interdisziplinäre Arbeit. Bisher verdienten die meisten von ihnen ihr Geld mit Jobs außerhalb von Assemble. Seit 2010 sind 30 Projekte entstanden, darunter das Cinerolium, eine aufgelassene Tankstelle, die das Kollektiv mit einfachsten Mitteln in ein temporäres Kino verwandelte. Und Folly for a Flyover, eine Hausattrappe unter und zwischen zwei mächtigen Autobahnunterführungen in London, wodurch der unwirtliche Ort gemeinschaftlich nutzbar wurde. Mit dem Effekt, dass langfristig in dem Gebiet investiert wurde. Oder The Big Slide, eine große Gemeinschaftsrutsche. I guess we're interested in the forces that govern the way cities are made. Ich glaube, uns interessieren die Kräfte, die in Städten bestimmen, wie diese gestaltet werden und wie man diese Lücke zwischen den in der Stadt lebenden Menschen und den urbanen Strukturen, die um sie herum statt mit ihnen gemeinsam gebaut werden, schließen kann. They were two houses that were given, well, weren't given, the council haven't given the Community Land Trust any Mitglieder des CLT erklären den Marktbesuchern den Winter Garden und sammeln Anregungen und Ideen für die zukünftige Nutzung. So werden Impulse für selbstbestimmtes Handeln gesetzt. An dem Modell zeigt sich Assembles Herangehensweise, den maroden Zustand der Häuser und das beschränkte Budget nicht als Hindernis, sondern als Chance für Neues zu verstehen. Die Lösungen des Kollektivs sind häufig kühn und scheinbar verblüffend einfach. Durch den Gewinn des Turner-Preises ist es auch für den CLT leichter geworden, Mittel einzuwerben. Die Finanzen für den Winter Garden sind bereits gesichert. Fast eine 250.000 Pfund stellt der Nationale Arts Council. Für Assemble, die seit 2012 in Granby arbeiten, ist es das einzige Projekt, an dem alle Kollektivmitglieder zeitweise mitgewirkt haben. Ein Langzeitprojekt. You know, Assemble, essentially we're the only kind of professionals that listen to this community. Zunächst waren Assemble die ersten Profis, die zuhörten. Es waren Leute, die darauf vorbereitet waren, zuzuhören und Ideen zu interpretieren, nicht ihre Idee von Gemeinschaft vorzugeben, sondern die Ideen der Gemeinschaft aufzunehmen. And I really, really liked them for that. They were very respectful of the work the community done in a way that no one ever has been. Ich mag sie wirklich sehr wegen ihres Respekts für die bis dahin geleistete Arbeit der Nachbarschaft. Den hatte vorher noch keiner für uns aufgebracht. Und sie sind klug und wirklich originell und jung und mit dem Herzen dabei, wenn sie mit Gemeinden arbeiten, mit ihren Händen, mit ihren Köpfen. All das war sehr interessant. It was clear to me is that we needed artists. Für den Turner-Preis brauchen wir Künstler, die über den normalen performativen Kunstrahmen hinausweisen. Alistair Hudson hat als eines von 5 Jurymitgliedern Assemble für den Turner-Preis 2015 nominiert. Er leitet das Institute of Art in Middlesbrough, einer weiteren deindustrialisierten Stadt im Norden Englands. I think within the UK of art that is dominated by the market. In Großbritannien wird Kunst vom Markt dominiert. Sehr viel Kunst weltweit produziert keine Objekte mehr, die man bestaunen kann und wofür man zahlt. Diese sehr interessante Kunst will nicht wie eh und je Bedeutung schaffen. Diese Kunst will in der Welt arbeiten. Und dazu gehören Aktivismus, politische Bewegung und eine Praxis zwischen traditionellen Formen. Practices that operate between traditional forms. No, no, it's my fave. Really, there's two of them and they're bringing me the They really need a tender touch. I know, but I have watered them. They really need a tender touch. I have watered them because I saw they were desperate. Yeah, I'm not a very good girl. Für den Community Land Trust und den Granby Workshop ist der Aufbau stabiler Strukturen auf dem Weg. Aus den Aktivisten sind in den letzten Jahren Experten geworden. Sie wissen, wie ein Community Land Trust funktioniert, wie Häuser gebaut und restauriert werden, wie man sie verkauft, wie Gärtnern in der Stadt aussieht und wie ein Markt organisiert ist. Jetzt, nachdem vieles angeschoben ist, 180 Häuser in Granby instand gesetzt und die meisten schon bezogen sind, beginnt die nächste entscheidende Phase. Wie kann einer Verkrustung des CLT entgegengewirkt werden und vor allem, wie können die vielen neuen Anwohner Granbys einbezogen werden in die Arbeit des CLT und die vielen Aktivitäten? Eleanor macht positive Erfahrungen damit. Sie gießt immer noch regelmäßig in 4 Straßen die Pflanzen. Im Sommer ist das ein zeitaufwendiger Job. Wenn es ein großer Garten wäre, wäre das kein Problem. Aber weil die meisten Pflanzen in Kästen und Töpfen stehen, trocknen sie unglaublich schnell. Wirklich ein ziemlicher Klotz am Bein. Aber jetzt, wo mehr Leute hier wohnen, sollte es möglich sein, die Arbeit abschnittsweise aufzuteilen. How was your meeting yesterday? Wie war das Treffen gestern? Sehr gut. Die Pflanzengruppe ist wieder auferstanden. Und neue, jüngere Leute, die hierher gezogen sind, begeistern sich und wollen sich beteiligen. They're younger, they're enthusiastic, they've got interests already. Auch Assemble steht vor einer neuen Herausforderung. In der ersten Straße der Granby Four Streets, der Ducie Street, sind auf einer Seite alle Häuser abgerissen worden. Dort wurde eine Wildblumenwiese ausgesät. Auf der anderen Seite stehen leere, bunt angemalte Häuser. Nun will Steinberg Studio, der soziale Investor, der dem CLT den zinsgünstigen Kredit gewährt hat, gemeinsam mit Assemble die eine Seite instand setzen und die andere komplett neu bauen. Zum ersten Mal wird das Kollektiv neue Wohnhäuser entwerfen. Das Assemble-Kollektiv und der Community Land Trust erhalten Einladungen aus aller Welt, um von den Granby Four Streets zu erzählen. Umgekehrt sind die Granby Streets nicht nur für Experten eine Reise wert, sondern inzwischen auch für Liverpools Touristen eine Attraktion. Hazel Tilley ist überzeugt, dass Granby ein Vorbild auch für andere Orte sein kann. I think when I die, I won't look back on a life that's been empty. Wenn ich sterbe, möchte ich auf ein sinnerfülltes Leben zurückblicken. Nicht, dass ich das Leben anderer für sinnlos halte. Aber hier gibt es etwas Bleibendes, etwas Gutes für die Zukunft. Es wird sich hoffentlich verändern und verwandeln und neu anpassen. Und das ist der Knackpunkt in Gegenden wie dieser hier, von denen es viele in diesem Land und in ganz Europa gibt. Sie sind unendlich entwickelbar. Genauso wie die Menschen. Sie sind letztlich diejenigen, die sich die Umwelt schaffen, die zu ihren Bedürfnissen passt. Ich glaube, wir können sogar noch mehr tun. Auferstanden. Die Granby Four Streets in Liverpool. Eine Geschichte über sozial engagierte Kunst. Feature von Martina Groß. Es sprachen Helene Grass, Caroline Schreiber, Wieslawa Wisolowska, Ralf Drexler, Daniel Wiemer sowie Elisabeth Kopp und Guido Lamprecht. Ton und Technik Hendrik Manuk und Katrin Fidorra. Regie Susanne Krings. Redaktion Birgit Morgenrath. Eine Sendung des Deutschlandfunks 2016.